Flashen ist ein Moment, in dem heftig, also emotional reagiert wird auf etwas. Das heißt, wenn dich irgendwas flasht, dann ist es sehr beeindruckend für dich oder überwältigend. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das hier ist eure Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Stefan ist da, der piepst schon. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Stefan, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Jetzt ist mein Akku hier vom Telefon. Das darf doch nicht wahr sein. Das heißt, wir können jetzt nicht reden miteinander. Ja, doch, ich hoffe es mal. Also wir machen mal einen Anfang und wenn es zusammenkracht, dann wählen wir dich nochmal an. Ist okay. Ne? Oder wenn uns das Piepsen zu sehr nervt gleich. Ja, ist okay. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist halt, dass am Wochenende, am Freitag, ein guter Freund von mir verstorben ist beim Verkehrsunfall. Und dass jetzt halt heute Mittag die Beerdigung von ihm ist. Und nur, dass ich irgendwie Angst habe, halt dahin zu gehen und das nicht machen kann irgendwie. Also ich will mich natürlich schon gerne an ihn erinnern, habe mir auch Fotos und so halt hier aufgestellt und so und denke ziemlich viel an ihn, nur ich schaffe es jetzt irgendwie nicht richtig dahin zu gehen und habe halt irgendwie, denke jetzt, dass die die hingehen und mich auch kennen, dass sie irgendwie dann von mir denken, dass ich der Arsch bin, weil ich da nicht hingehe. Was macht denn deine Angst aus, doch nicht hingehen zu wollen? Ja, irgendwie das zu sehen, dann irgendwie, wenn sie dann den Sarg wegtragen und so, dann zu wissen, da liegt er jetzt halt drin und so und ich sehe ihn nicht mehr wieder halt und so. Wie gut war denn diese Freundschaft? Wie eng war denn die Freundschaft? Ja, also ich sag mal, wir haben uns vor 3 Jahren oder so kennengelernt. wir haben uns nicht allzu oft gesehen halt, aber wenn halt mal, dann haben wir auch so halt eine Menge Spaß gehabt, also und uns so unterhalten, als wenn wir uns täglich sehen, wie richtig gute Freunde und so. Also so eine mittelmäßige Freundschaft war es. Ja. Wir waren nicht so die ganz großen Busenfreunde. Ja, halt große Freunde schon, nur nicht so oft gesehen. Was ist das für ein Unfall gewesen? Das waren, die waren auf einer Party gewesen und wollten dann noch zu einer anderen Party hin von zwei Freunden und haben sich dann halt ein Taxi genommen, weil sie schon was getrunken hatten auch. Und irgendwie ist das Taxi dann auf der Fahrt von der Straße abgekommen und von Baum gefahren. Und er ist sofort verstorben dann dabei? Ja, also wie ich das gehört und gelesen habe, war er und ein Kumpel von ihm an der Unfallstelle sofort tot wohl. Und den Fahrer, den hat man noch aus dem Auto geschweißt und versucht zu retten, aber der ist auch verstorben dann. Von wem hast du gehört von dieser schrecklichen, über diese schreckliche Nachricht? Das war am Samstag, da ist meine Freundin zur Schule gegangen, zu den ehemaligen Freunden, weil die den Tag der offenen Tür hatten. Und dann hatte sie mich mittags angerufen. Also über die Freunde hast du es erfahren dann? Ja, über die Freunde. Und über die Freundin. Da hatte ich mich gewundert, da rief sie an. Ja. Sagt, sie war halt in der Schule, Timo ist tot, also so hieß der Freund. Wie alt war Timo? Timo war 18. 18 Jahre. Ich weiß nicht, das ist so eine Sache mit den Beerdigungen, Stefan. Natürlich ist es eine schreckliche Sache, ein schrecklicher Anblick. Und das untermauert auch nochmal so die Endgültigkeit, wenn man dann sieht, wie ein Sarg in die Erde heruntergelassen wird. Andererseits ist es ja auch sowas, dass man vielleicht nochmal demjenigen so eine letzte Ehre erweisen könnte dadurch, durch die Anwesenheit. Und man vielleicht die eigenen Gefühle so ein bisschen zurückstellen sollte. Wobei ich unschlüssig bin. Du kannst ihm deine Ehre erweisen, auch indem du an ihn denkst und an eure Dinge zurück dich erinnerst, die ihr zusammen gemacht habt. Man muss nicht unbedingt da sein. Aber ja, es ist ja also ich würde schon gern das Grab besuchen, jetzt sag ich mal nur das. Du hast Angst vor der Trauerfeier. Ja, und auch. Du hast Angst vor dem Sarg runterlassen. Ja, und das wird mir irgendwie leichter fallen, wenn ich sag mal so, habe ich mir das dann eigentlich vorgenommen, nach der Beerdigung, so zwei, drei Tage, okay, wenn ich dann, ich sag mal, alleine bin, auf dem Friedhof dahin zu gehen, ein paar Blumen hinzulegen, fünf Minuten ruhig hinzustellen. Dann mach das so, Stefan. Nachzudenken. Mach es so. Wenn es dir dabei wohler ist, dann mach es so. Wir müssen aufhören, weil es piepst sehr, sehr stark. Ich glaube, du brauchst da kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn du das so für dich regelst und dich auf diese Weise von ihm verabschiedest, das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Ja, okay. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt muss ich meine Regie fragen. Ich sehe hier einen roten, dicken Streifen. Was heißt das? das ist eine beruhigende Mitteilung. Ich höre aus dem Hintergrund, dass wir hier nur noch Chaos haben. Das bedeutet, dass wir Probleme in unserer Telefonanlage haben, vielleicht mit unserem Computer, wie doch allzu oft. Und diese Sendung funktioniert nun mal nur mit Computer und nur mit Telefon. Und wenn das zusammenbricht, dann funktioniert hier gar nichts. Und ich höre gerade wieder auf meinem Kopfhörer, wir haben kein Telefon. Das bedeutet, dass ich euch ein bisschen abspeisen muss mit Musik. Und wir basteln im Hintergrund, das heißt, die Kollegen basteln im Hintergrund, ob wir da schnell was arrangieren können. Ein wenig Musik. Das ist wegen guten alten Zeiten. Wir schalten um auf Handbetrieb. Der Computer ist ausgeschaltet, der wird ganz runtergefahren. Und die Kollegen hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Und per Handbetrieb quasi haben wir jetzt jemanden am Telefon. Die oder der heißt Dari, habe ich mir sagen lassen. Mehr weiß ich auch nicht. Ist da jemand? Hallo? Dari? Hallo? Hallo? Mit dem Handbetrieb klappt das auch nicht mehr so richtig. Dari, hallo? Nee, Dari ist auch nicht da. Dann machen wir nochmal ein bisschen Musik. Hallo? Jürgen, bist du dran? Ja. Ja, hallo, guten Abend. Ist das ich bin die Dani. Dani, das ist ja also eine Frau. Eine Frau, die Dani heißt. Genau, schön, deine Stimme zu hören. Ja, ich bin auch ganz erleichtert, sonst könnten wir hier einpacken, wenn du jetzt nicht da wärst. Nein. Wie alt bist du? 34. 34, mit einem kleinen Zögern, warum? Bitte? Mit einem kleinen... Ja, weil ich bald 35 werde in ein paar Tagen. Deshalb. Ach so, also ja. sagen wir natürlich noch 34, ne? Ja. Ganz genau. Frisch 34. Ja. Über was unterhalten wir uns? Ja, eigentlich über Liebeskummer. Weil aber etwas sehr kompliziert. Liebeskummer ist immer kompliziert, habe ich so gelernt in meinem Leben. Ja, aber ich hab's mir selber eigentlich nach Hause geholt. Also du kennst doch diese Contact-Lines. Ja, ich kenne die, habe da noch nie angerufen, aber ich weiß, dass es die gibt und habe auch schon mit mehreren Leuten gesprochen, die sich dieser Contact-Lines bedienen. Das habe ich am Freitagabend, weil es war so langweilig und nichts war los, bin ich dann halt auf diese Line und habe mich dann kurze Zeit später auch mit einem Mann verabredet und war völlig überrascht, dass da so ein Supermann herauskommt. Moment, du bist am Freitagabend in dieser Kontaktbörse? Vor vier Wochen Freitag. Und dann hast du dich direkt an dem gleichen Abend mit dem verabredet? Ja, mitten in der Nacht. Und der wohnte zufälligerweise auch in deiner Gegend? Nein, der kommt aus Gelsenkirchen, also aus Bottrop. Und du? Und ist dann, ich lebe in Hagen und der ist dann nach Hagen gekommen. In der gleichen Nacht noch? Ja. Ja, ihr wart aber scharf drauf, sagen wir es mal so, oder? Ja. So, dann kam dieser Mann noch in der Nacht zu dir nach Hagen. Genau. Und dann? Ja, und dann habe ich diesen Mann gesehen und habe gedacht, mein Gott, wo kommt der her? So ein sympathischer, netter Mann, das habe ich irgendwie gar nicht erwartet. Ja. Weil diese Line ist doch eigentlich so, ja, so ominös und eigentlich nur für irgendwelche dummen Sexgeschichten gedacht. Oder da sind nur Zombies oder so. Ja, davon bin ich ausgegangen. So wie sah er aus? Wer stand vor dir? Da stand ein Mann vor mir, 1,80 Meter groß, ja, so graublaue Augen, dunkler Teint. Ich bin ja selber Türkin, ne? Mhm. Und ja, dunkelbraune Haare und recht gut gebaut, so für meine Begriffe, ja. Also es hat direkt eingeschlagen. Ich jetzt, hab gedacht, ich sterbe. Jetzt, Dani, um wie viel Uhr war er dann letztendlich bei dir? Wann war er da? Das war dann irgendwann so um 2:30. 2:30, tiefe Nacht, ne? Ja, genau. Domian war gerade zu Ende und da empfängst du fremde Männer. Jetzt interessiert uns natürlich alle brennend nur die eine einzige Frage. Ja. In der Nacht besucht dich in Hagen ein fremder Mann, den du plötzlich ganz toll findest, um 2:30. Ja. Ist denn dann noch die Luzi abgegangen in der Nacht? Ja, Jürgen, das wollte ich ja eigentlich auch. Ich hatte ja eigentlich vor, ich habe mir gedacht, komm eine Nacht und dann lässt du einfach die Sau raus. Aber ich habe diesen Mann gesehen und habe gesagt, nein, dich will ich eigentlich für mich ganz haben. Der ist zu schade für schnellen Sex, hast du gedacht? Genau. Sehr löblich, diese Einstellung. Ja, wirklich. Ja, bis jetzt klingt ja noch alles wunderbar, aber wo ist jetzt der Liebeskummer? Ja, der Liebeskummer ist, pass auf, dann haben wir uns für den Montag verabredet, daraufhin hat er mich dann versetzt, seine Freundin sei in der Nähe, auf einmal, ich wollte eigentlich zu ihm fahren, ne? Und dann habe ich dann gesagt, komm, lass uns das verschieben, das ist ja nicht schlimm, oder ruf deine Freundin an, geh mit der essen, ich habe ja auch noch gut Kumpel gespielt. Und er wollte dann doch lieber zu mir. Dann habe ich hier bis um 10:10 gewartet und keiner kam. Ich hatte keine Nummer, nichts, Jürgen. Mhm. Und irgendwann war ich so sauer, dass ich mir gedacht habe, ich lasse mir doch nicht auf der Nase rumtanzen. Mhm. Und habe dann bei Telegate angerufen und habe mir dann sämtliche Jens aus Bottrop geben lassen. Und die habe ich in derselben Nacht alle angerufen. Oh Gott, die Armen. Wie viele Jens gibt es in dem Bottrop? 33. Und die hast du alle angerufen? Ja. Und war er dabei? Ja. Und was hat er gesagt? Ich habe dann eine Nachricht am nächsten Nachmittag erst hinterlassen. Er sollte sich bitte bei mir melden. Das hat er dann auch gemacht und er hat mich dann auch gefragt, wo ich die Nummer her habe. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, Internet, CD und so weiter, kennst ja diese Adressen, CD, Telefonnummern. Ich habe ihm das also nicht ganz genau erzählt. Auf jeden Fall, ja, er hat sich dann auch mit mir getroffen, um das wieder gut zu machen, dass er mich hat an dem Montag hängen lassen. Aber irgendwo habe ich so einen Schmerz und so einen Stolz auch gefühlt, dass ich mir gedacht habe, das lasse ich einfach nicht mit mir so, machen. So, wie ist denn der Stand der Dinge heute? Ja, pass auf, dann habe ich nach 2 Wochen jetzt da angerufen und habe ihn dann halt gefragt, ich habe dann gesagt, pass auf, ich kann dich nicht vergessen, ich habe da echt Probleme damit. Also ihr habt euch getroffen und dann sind nochmal 2 Wochen ins Land gegangen, da hat er sich nicht bei dir gemeldet. Und inzwischen sogar, ne, ich habe dann nach zwei Wochen angerufen, jetzt sind 3 Wochen rum. So, der junge Mann meldet sich nicht bei dir, nein, er hat offensichtlich, Jürgen, wie du gerade gesagt hast. Helfen. Du musst dir mal vorstellen, da steht ein Mensch vor dir und du denkst dir so warm und so weit. Du musst dich jetzt erstmal so gut. Er riecht so gut. So nah seid ihr euch doch gekommen. Ja. Aber ihr er schmeckt so gut und er riecht so gut. Also habt ihr doch miteinander geschlafen? Nein. Halt nur ein bisschen rumgeschmust und so. Ja, aber er hatte offensichtlich eine Freundin, ne, wie du gesagt hast. Ich gehe mal davon aus. Nee, du hast gerade gesagt, seine Freundin irgendwie. Nee, er hat gesagt, ich könnte also an dem Montag nicht kommen, weil seine Freundin in der Nähe ist. Naja. Aber Dani, das klingt nicht gut. Der meldet sich gar nicht bei dir. Für den war das vielleicht so eine einmalige Geschichte. Ich habe so das Gefühl, der wollte mich irgendwie ins Bett bekommen. So war es. Der wollte den schnellen Sex. Genau. Und du willst die große Liebe, ne? Und das will er wahrscheinlich nicht, weil er in festen Händen ist und der war einfach nur scharf drauf die Nacht. Und will sich jetzt er hat ja auch gesagt, er wüsste ja gerne, wie ich im Bett bin. Da habe ich dann gesagt, dir geht's doch nur Tag, oder was? Weißt du, was ich dir ganz offen sagen will jetzt und muss, vergiss es, lass ihn los. Vergiss es. Wenn der sehr interessiert an dir wäre, hätte der schon viel mehr Dinge in Bewegung gesetzt. Und es hätte ihn beeindruckt, dass du ganz Bottrop abgesucht hast nach ihm. Das hat ihn offensichtlich auch nicht sehr beeindruckt. Also vergiss es. Es gibt viele andere Männer, die Jens heißen, 1,80 Meter groß sind und gut riechen, die dir auch sicher gut gefallen. Ja. Wenn das so leicht wäre. Ja. Aber man muss ja manchmal irgendwie dann auch ein bisschen hart gegen sich selbst sein. Ich rieche sie wirklich gut, Jürgen, das müsstest du wissen. Ich kenne keine Jens-Menschen aus Bottrop und habe auch noch nie an ihnen gerochen, das weiß ich nicht. Aber ich will dir einfach, weißt du, das sind einfach ganz nette Worte jetzt, ich will dir Mut machen. Ich weiß. Dir, Dani, die 34 Jahre alt ist, die aufgeweckt ist und aufgeschlossen, da wird sich schon noch jemand finden. Lass diesen Typ los, das bringt nichts. Du verzehrst dein junges Herz, Dani. Mein junges Herz, klar. Alles Gute. Jürgen, ich danke dir. Ich alles wünsche Gute. Dir noch alles, alles Liebe. Grüße nach Hagen. Danke. Tschüssi. Tschüss. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier bei uns technisch weiterläuft. Eigentlich müsste jetzt jemand dran sein, der Sven heißt. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo, Domian. Schön Zeichen und Wunder. Funktioniert. Sven höre ich, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Genau, morgen, Domian. Sven, was unterhalten wir uns? Also mein Thema ist BSE bzw. Creutzfeldt-Jakob. Ich habe einen Halt, sage ich dir. Wenn ich dieses Thema höre im Fernsehen und darüber lese, wie wir also beschissen werden von der Politik seit Jahren, von den Politikern. Ich möchte nicht wissen, wie viel von uns das schon gegessen haben und das in sich haben, nur weil wir nicht ordentlich informiert worden sind. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch meine ziemlich große Sorge so. Also mein Vater ist 1987 an Creutzfeldt-Jakob gestorben. Dein Vater ist daran gestorben? Ja. 1987? Genau. Ja, als ich 10 war. Und das habe ich halt so direkt mitgekriegt. Moment, da warst du 10 Jahre alt. Ja, genau. Da hat man noch gute Erinnerungen dran. Ja, ziemlich. Wenn wir diese Bilder im Fernsehen sehen, die sind ja nun unglaublich erschreckend, wie die Menschen dahin siechen und leiden. Ja. Was sind deine Haupterinnerungen an die letzte Zeit deines Vaters und an sein Sterben? Also das Ganze ging ungefähr ein Jahr, also bis zum Tod. Und er hat dann ziemlich abgenommen und konnte nichts mehr essen und hing dann zum Schluss nur noch so sabbernd irgendwie im Stuhl. War er bei euch zu Hause die ganze Zeit? Ja, ziemlich. Also teils im Krankenhaus, also aber die meiste Zeit bei uns daheim. Und das war halt einfach, also er hat selber nichts mehr mitgekriegt. Also es war wie zum Schluss wie ein kleines Kind praktisch, vom Kopf her. Aber das ist ja immer die Frage, man weiß ja gar nicht, wie viel diese Menschen wie lange noch mitbekommen, ne? Also direkt, also man kann es nur vermuten, also von dem her. Und ja, also ich habe da jetzt halt irgendwie immer Panik teilweise. Also und bei ihm weiß man absolut, woher es kommt. Also, war das so zum Schluss, dass er also wirklich quasi nur noch dahin vegetiert hat, wie ja, ein, genau. Ein, genau. Ja, ein Bündel Organe und Fleisch, aber das alles, was an Geist und Bewusstsein da war, alles erloschen war? Ja, komplett. Komplett. Mhm. Mhm. Ist er dann bei euch zu Hause auch gestorben? Nee, im Krankenhaus. Also Gott sei Dank eigentlich. Also ich habe ihn dann auch bei der Beerdigung vorher nicht mehr gesehen, weil das war vielleicht auch besser so. Also man hat dann aus Gründen, also aus Nummer halt zum also medizinische Zwecke. Und das war einfach auch mein Vater vom Äußerlichen her. Mhm. Weißt du, an was dann letztendlich die Menschen sterben, die Kreuzwelt Jakob haben? Was bringt denn dann endgültig das Aus und den Tod? Also bei meinem Vater war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war praktisch, er ist erstickt an seinem eigenen Essen praktisch. Dein Vater war auch noch jung wahrscheinlich, ne? Ja, 37. 37 Jahre alt. Ja. Wie lange hat er sich damit rumgeschlagen, so richtig? Also ein Jahr hast du gerade gesagt, aber wahrscheinlich hat man es vorher schon diagnostiziert, oder? Also man wusste, ganz lange wusste man es gar nicht. Also man hat es eigentlich erst richtig festgestellt, als er dann gestorben war. Ach so. Und ja. Also am Leben der Menschen kann man das auch praktisch gar nicht feststellen. Also ich habe schon mal eine Computertomographie machen lassen, deswegen bei mir, weil ich halt ziemlich Angst hatte vorhin irgendwie. Und das sieht man anscheinend nur, also wenn das Gehirn praktisch schon richtig schwammartig aussieht. Was waren denn, sofern du dich noch daran erinnern kannst, oder deine Familie hat dir das sicher erzählt, was waren denn die ersten Anzeichen für diese Krankheit bei ihm? Also es ging halt so los, dass er war Sportler, also Handball hat er halt gespielt als im Verein. Und er hat dann, also es hat mir erzählt, aufs Eigentor geschossen immer. Und hat es irgendwie nicht mehr realisiert, dass er eigentlich aufs falsche Tor schießt. Ach so. Und zur Kleinigkeit oder er das Kurzzeitgedächtnis ging total verloren. Also da ist irgendwas im Gehirn am Anfang, schaltet sich einfach fehl. Genau. Ne? Also genau. Man schießt aufs eigene Tor und weiß nicht warum. Genau. Oder macht genau. Irgendwelche Dinge. Und das ist ja eine Phase, wo den erkrankten Menschen oder ihm das sicher auch bewusst war. Ne? Und man sich ja schrecklich dann auch betroffen wird und sich fragt, was ist mit mir los, was habe ich, ne? Ja, genau. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dass ihr überhaupt gar keine Idee habt, wo er sich das geholt hat. Nee. Also es ist nur, also es gibt ja irgendwie zwei Varianten von Kreuzfeld Jakob. Also das eine ist die über irgendwelche tierische Sachen oder so. Mhm. Oder dann auch genetisch, also praktisch wie bei Krebs, dass es praktisch im Prinzip jeder bekommen könnte. Also irgendwie vererblich, also vererbbar. Und dieses konnte man bei deinem Vater nicht auch nicht rekonstruieren, feststellen? Nee, gar nichts. Damals war BSE ja auch noch kein Thema, ne? Nee. Zumindest nicht so, wie es heute ein Thema endlich ist. Nee. Und dann ist ja, also ich esse eigentlich ganz, ganz selten Rindfleisch. Und dann sitzt man halt mit Kumpels, irgendwie isst man irgendwas und dann heißt es nur bei mir irgendwie, ich will kein Rindfleisch, ach, stell doch jetzt an und so. Aber Sven, weißt du, das Schlimme ist ja, deswegen sagte ich gerade, dass wir so unter Strich und Faden, wir die Menschen, die Bürger, beschissen werden, weil es ist ja nicht nur auf das Rindfleisch bezogen. Man ist sich nicht sicher, ob es auch im Schafsfleisch ist. Ja. Man kann es eventuell sogar in Joghurts finden, weil Joghurt mit Gelatine hergestellt wird. Ja, genau. Und in Gelatine vermutet man das auch. Es kann in Gummibärchen sein, es kann in Medikamenten aller Art sein. Ja. Wir sind als Verbraucher ja vollkommen hilflos. Nur dass der Verzicht auf Rindfleisch reicht ja nur auch nicht aus. Eben, genau. Das ist also skandalös. Also. Und heute diskutiert man tatsächlich noch allen Ernstes darüber, ob man Tierfuttermehl noch verwerten, herstellen darf oder nicht. Hast du vielleicht in den Nachrichten heute auch gesehen? Ne? Ja. Also ich finde das ungeheuer skandalös. Und man kann vielleicht gar nicht ermessen, wie viele Menschen in den nächsten Jahrzehnten daran sterben. Und diese ganzen idiotischen Politiker, die das zu verantworten haben, sind dann eben nicht mehr im Amt und können nicht mehr dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Also irgendwie geht es dann, denke ich mal, nur ums Geld irgendwo. Nur. Es geht um die Lobby der Fleischindustrie. Und es scheint eine sehr, sehr mächtige Lobby in Europa zu sein, die die ganze Diskussion in den letzten Jahren ja auch wieder immer wieder unterdrückt haben. Ja, leider. Also das ist Wahnsinn. Wann ist dir denn oder euch klar geworden, also 1987 ist dein Vater an Kreuzfeld gestorben. Ja. Wann war für euch denn zum ersten Mal so eine Überlegung, aha, kann es vielleicht auch BSE sein? Kann es mit Rindfleisch oder anderen Produkten zusammenhängen? Also mir wusste da gar nichts. Also wie gesagt, es war ja, es waren alle möglichen Untersuchungen und alles mögliche. Und die Ärzte wussten gar nicht, also was... Ja, nee, damals ist es mir schon klar. Ich meine, wann ist euch so ein Licht aufgegangen? So Mitte der 90er oder wann? So Anfang Mitte 90er, ja. Und dann, wenn man das halt gerade, ja, ich weiß nicht, also wenn man es halt im eigenen Familienkreis irgendwie erlebt, dann ist es halt irgendwie ganz anders so, wie wenn man es irgendwo sieht, dann denkt man vielleicht, das ist ganz weit weg, aber das, ich denke auch, dass in Deutschland einige BSE-Fälle irgendwie... Bestimmt, ja. Denke mir. Wenn es jetzt, es kann ja nur auch sein, dass es eine genetische Disposition ist bei dir, bei euch. Hast du bei dir, hast du so eine diffuse Grundangst, dass du das vielleicht auch in dir tragen könntest? Ja, Hanni, hab ich, ja, ziemlich sogar, also... Ja, ich hab, oder, also, ist ja im Grunde so, ja, sie macht Psychotherapie. Und, ist doch schon, also, allgemein vor Krankheit irgendwie. Und es kommt anscheinend auch aufgrund dessen, ja, weil mein Vater halt ist. Nicht klar. Und man kann vorsorglich nichts tun. Man kann es ja nicht mal diagnostizieren, ne, ob du eine Veranlagung dafür hast. Nee, also irgendwie, weiß ich, also ich glaube nicht, dass man da gentechnisch irgendwie also einen Gentest macht oder so. Also ich glaube, da gibt es mir gar nichts. Irgendwie. Das Schlimme ist, wenn die Krankheit ja erstmal ausgebrochen ist, ist alles zu spät und man kann gar nichts machen. Ne? Gar nichts, absolut gar nichts. Wie ist denn dein Vater behandelt worden, hat, dass man zumindest sicherstellen konnte, dass er keine großen Schmerzen mehr hatte? Weißt du das? Also ich glaube, dass er keine Schmerzen gekriegt hat, weil er war wirklich so von, also man hat irgendwie so einen Witz gemacht, wie immer ein kleines Kind, irgendwie so Späßle. Und dann hat er gelacht. Also es war also vom Verhalten her wie ein fünfjähriges Kind oder zweijähriges Kind. Also das Gehirn bildet sich halt immer weiter zurück. Ich meine, ich wollte jetzt fragen, wie verhältst du dich? Du sagst gerade, dass du kaum Rindfleisch isst oder kein Rindfleisch mehr isst, aber letztendlich kann niemand diese Frage richtig beantworten, weil man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Ja. Man kann natürlich man sollte diese Produkte, ich meide jetzt auf jeden Fall diese Produkte, aber wie gesagt, man weiß ja nicht, wo es noch drin sein könnte. Ja, ja, ja. Und ich schaue sicher, ob es doch, dann doch nur in der Schweine vielleicht auch und genau. Auch. Genau. Und das, also ist irgendwie Schwanzen. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du natürlich nicht so eine Disposition hast und dass dir das Schicksal deines Vaters oder deiner restlichen Familie natürlich erspart bleibt. Ja, okay. Also ich wollte dir noch sagen, ich finde deine Findung absolut super. Und Dankeschön. Mach weiter so. Dankeschön, okay. Sven. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Unsere Anlage funktioniert wieder. Bravo. Ich habe gerade bemerkt, ich habe heute mal wieder kein fernsehtaugliches Hemd an. Das kleine Amel-1... der Fernsehkleidung besagt ja, dass man keine, ich glaube, man nennt das Pipita, was ich hier anhabe, so sagte man früher, das krusselt so, ne? Ihr dürft also nicht die ganze Zeit auf mein Hemd gucken, sonst werdet ihr Jeck im Kopf. Guckt woanders hin, aber nicht auf mein Hemd, die Fernsehzuschauer. Christiane ist da, 40 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Christiane. Ich gucke nicht auf dein Hemd, ich gucke dir in die Augen. So will ich das auch. Ja. Christiane, dein Thema. Ja, ich hatte letzte Woche einen Fax geschickt zu dem Thema mit den dramatischen Lebensveränderungen. Ja. Ja, und das war bei mir am 15.04.99. Da hatte ich eine Gehirnblutung. Also ich war schwanger und hatte in der Schwangerschaft eine Gehirnblutung. Wie merkt man, dass man eine Gehirnblutung hat? Tierische Kopfschmerzen. Also plötzlich. Ganz schlimm. Nee, ich hatte das über ein paar Tage, bin dann ins Krankenhaus gegangen und der Arzt hat das aber irgendwie nicht erkannt. Wie lange hat es gedauert, bis man das erkannt hat, was du hast? Also diese schlimmen Kopfschmerzen hatte ich 3 Tage. Ja, und dann am 3. Tag hatte ich dann die Gehirnblutung und war dann halbseitig gelähmt. Dann bin ich von hier nach Münster in die Uniklinik gekommen. Da haben sie ein CTG gemacht. Also ein Computer? Computertomographie. Genau. Und da haben sie dann gesehen, dass mir halt eine Ader im Kopf geplatzt war durch den hohen Blutdruck. Und das war es dann. Dann haben sie die Kleine geholt den Abend noch. Ach, du warst so hochschwanger? Ja, in der 35. Woche. Also die Kleine ist 5 Wochen zu früh geworden. War aber alles in Ordnung. Als man das herausbekommen hatte, da ist eine Ader geplatzt im Kopf. Ja. Also man hat das Kind sofort geholt, sagst du. Was kann man dagegen tun? Bist du am Gehirn operiert worden? Oder was Nein, das war zu gefährlich. Ich habe nur Medikamente gekriegt, bin ruhig gestellt worden. War dann 5 Wochen in Münster in der Uniklinik und dann fast ein halbes Jahr in der Reha. Ja, jetzt kann ich wieder so einigermaßen laufen. Der Arm ist zwar noch gelähmt, aber naja, das geht. Also die Ärzte haben gesagt, es dauert 2 Jahre, bis man wieder so einigermaßen fit ist. Aber es besteht auf jeden Fall die Hoffnung, ja, die begründete Hoffnung, dass es eigentlich so wieder wie vorher sein kann. Vielleicht nicht genauso, nicht aber wie vorher nicht. Aber immerhin, ne? Also es hätte vielleicht auch noch viel schlimmer kommen können. Klar. Merkst du so etwas an so in deinem Denken, dass du dich schlecht erinnern kannst oder dass das Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert oder das Langzeitgedächtnis oder was auch immer? Ja, also so Sachen von früher muss ich ganz schwer überlegen. Mhm. Mhm. Das weiß ich nicht mehr so. Wie geht's denn der Kleinen? Die ist fit. Die ist fit? Ja. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Die Sendung hieß Dramatische Lebensveränderungen. Ja. Was hat sich denn jetzt bei dir seit dieser Erkrankung verändert? Alles. Sag mal so ein paar, die wichtigsten Beispiele für dich. Autofahren. Darfst du nicht mehr? Kann ich nicht. Kannst mehr. Du nicht mehr. Ich habe Angst. Mhm. Ja, Partys, rausgehen, mit der Kleinen was unternehmen, schwimmen gehen oder so, geht nicht. Mhm. Warum nicht rausgehen? Tja, wir wohnen unterm Dach, sind, weiß ich, 40 oder 45 Stufen bis unten. Mhm. Und das schaffe ich mit der Kleinen nicht zusammen. Ach so. Ich muss immer einen haben, der es mir runterträgt. Ja. Ich meine, mittlerweile kann sie es alleine. Also es liegt an den Stufen, es liegt nicht daran, dass du Angst hast, draußen zu sein. Nee, das geht eigentlich. Das geht, ja. Ja, wenn ich den Kinderwagen dann schiebe, ist auch okay. Mhm. So mit ihr in der Hand ist ein bisschen stressig. Wie ist es so mit Hausarbeit? Kannst du die machen oder fällt dir das auch sehr schwer? Das fällt mir alles sehr schwer. Also ich komme manchmal vor wie 70. Mhm. Dann kannst du ja auch nicht ganz normal einkaufen gehen, ne? Nee, das macht alles mein Mann. Ist das euer erstes Kind, die Kleine? Nein, ich war schon mal verheiratet und habe schon zwei Mädels. Mhm. Die schon aus dem Haus sind? Oder? Ja, die leben bei meinem ersten Mann. Mhm. Ich meine, die 17-Jährige, die kommt jetzt öfters und hilft mir dann auch so ein bisschen, aber... Ich wollte gerade sagen, so ein kleines Kind, das macht doch viel Arbeit und dann ist doch eigentlich immer Action bei euch. Ja, klar. Aber die hat eine Engelsgeduld mit mir. Die Kleine hat Geduld mit dir? Ja. Du meinst, sie merkt das schon so ein bisschen intuitiv? Das merken die Kinder, ja. Ja. Die ist total lieb und so beim Windel wechseln, die macht ihren Popo hoch. Wo andere Mütter zwei Hände für brauchen, das schaffe ich alles mit einer Hand. Mhm. Ja, vielleicht überträgt sich das ja irgendwie zwischen Mutter und Kind so etwas. Kann hat der sein. Kinderarzt mir schon gesagt, dass die Kinder das merken. Mhm. Mhm. So mit Treppen laufen, sie ist dann ganz vorsichtig und ganz langsam. Und wenn ich ihr sage, sie muss stehen bleiben, weil ich dann rückwärts gehe, dann bleibt sie auch schön stehen, hält sich am Geländer fest und dann gehe ich 4 Stufen vor und sie kommt danach. Hast du, das wäre ja auch eine dramatische Lebensveränderung, jetzt permanent Angst, dass das nochmal passieren könnte? Ja. Mhm. Ich habe meinem Mann auch schon gesagt, also nochmal brauche ich mich nicht ins Krankenhaus bringen, dann soll er mich lieber sterben lassen. Weil nochmal so ein... Das hast du so schlimme Erinnerung, auch diesen Krankenhausaufenthalt? Ja. Warum so schlimm? Ja, du wirst wach und kannst nichts mehr. Ich bin immer auf andere angewiesen. Mhm. Konnte manchmal alleine sitzen. Das war so. Den Essen oder so. Als diese, alles nicht. Als diese Blutung damals... ausbrach in deinem Gehirn. Ja. Bist du denn bewusstlos geworden? Nein, ich hatte mich hingelegt. Ich war schon im Krankenhaus, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und hatte mich dann morgen vormittags hingelegt. Die hätten mir Blut abgenommen. Mhm. Und ich wollte eigentlich den Tag nach Hause, weil mir das im Krankenhaus einfach zu stressig war. Ja, und da habe ich mich hingelegt, bin wach geworden, weil ich zur Toilette wollte und kam dann nicht mal mehr an die Klingel, kam nicht da dran. Ach so. Dann hat eine Frau, die mit auf dem Zimmer lag, hat dann die Schwester geholt. Das heißt, du bist ein bisschen eingenickt quasi und da ist es passiert und als du aufgewacht bist, warst du ein anderer Mensch. Mhm. Konntest genau auch nicht sprechen. Ja, so stammeln. Ne? Ja. Das kann man sich so vorstellen wie ein Schlaganfall. Mhm. Also das Gesicht hing auch ganz runter. Mhm. Ich habe dann im Krankenwagen gelegen, habe die ganze Zeit überlegt, was das für eine Krankheit ist, wenn der Mundwinkel so runterhängt. Das habe ich alles gemerkt, ja. Ach, du bist dann in ein anderes Krankenhaus auch noch verlegt worden? Ja, ich bin dann in eine Uniklinik gekommen. Dann in die Uniklinik, ja. Ja, haben die mich dann erstmal richtig untersucht und haben mir dann gesagt, was passiert ist. Und dann hat man nur medikamentös ist man vorgegangen. Ja, nur ist gut. Also ich hatte Schläuche und alles Mögliche dran. Ne? Ja, ja. Die haben auch die ersten Stunden nicht gedacht, dass ich das überhaupt schaffe. So hart war es. Mhm. Mhm. Nimmst du jetzt auch noch Medikamente ein? Nein, jetzt gar nichts mehr. Ich habe nur noch Therapien jetzt. Welcher Art? Ergotherapie für den Arm. Mhm. Ja, und dann für das Bein. So Physiotherapie. Mhm. Das sind so Rehabilitätsgeschichten, was den Körper angeht. Aber du kannst nicht vorbeugen, was das Gehirn betrifft, ne? Das geht nicht. Nee. Haben die Ärzte irgendwas gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, dass das nochmal passiert? Oder kann man da überhaupt gar keine Aussage drüber machen? Tja, ruhig leben, kein Stress, kein Alkohol, nicht rauchen. Mhm. Ja. Und das ist mein Problem. Das macht dir sehr schwer zu schaffen. Ich merke es auch, wie du das so erzählst, dass dir die Angst im Nacken sitzt und es eben keine Sicherheit gibt, wie es weitergeht. Ja, das kann einem auch keiner vorher sagen. Mhm. Aber ich meine, es ist ja oftmals so, dass es in so diese abgedroschene Formulierung, dass es im Unglück dann auch noch ein großes Glück gibt. Und das große Glück ist ja, dass dein Kind gesund ist und dass es gesund zur Welt gekommen ist. Ja, das stimmt. Es hätte ja da auch noch Komplikationen geben können. Und ja. Ist das so für meine größte Sorge so. Ja. Ist das jetzt für dich so ein Lebensantrieb auch und so ein Trost, wenn du die Kleine da siehst und die strahlt dich an, dass du denkst, das glaube ich. Das glaub ich habe ihr auch versprochen, dass ich wieder gesund werde. Ja. Das hat sie bestimmt kapiert auch schon. Ja. Und ich hatte es auch mit in der Reha, durfte ich sie mitnehmen. Mhm. Und das war auch ganz gut. Mhm. Ich bin sicher, dass da eine ganz, ganz besondere Bindung wachsen wird zwischen dir und dem kleinen Mädchen. Ist jetzt schon. Ist jetzt schon da, ne, nach so kurzer Zeit. Klar. Das heißt 19 Monate. Ne? Mhm. Ihr werdet über kurz oder lang sicher umziehen müssen, ne, dass du nicht mehr so viele Stufen gehen musst. Mhm, du musst parterre wohnen eigentlich. Ja, normalerweise ja. Mhm. Wie steht denn dein Mann zu der ganzen Geschichte? Ist ihm das schwer, damit umzugehen oder hält er sehr zu dir? Der hält sehr zu mir. Mhm. Ohne den hätte ich das gar nicht geschafft so weit. Mhm. Also auch noch ein weiteres Glück, ne? Ja. In der ganzen Geschichte. Ah, liebe Christiane, von Herzen alles Gute. Ja. Dass du uralt wirst. Das glaube ich nicht. Ach, das kann man nie sagen. Das kann man wirklich nicht sagen. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass mir sowas passiert ist und weiß ich nicht. Was war vorher? Da hatte ich einen Darmverschluss. Mhm. Das war auch ziemlich heftig. Aber das ist ja was ganz anderes, ne? Ja, aber das war auch Notoperation und war auch ziemlich übel. Mhm. Da haben wir auch gesagt, ich könnte das zweite Mal Geburtstag feiern. Aber jetzt hast du ja ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, für das du da sein musst, ne? Eben. Das dich noch sehr lange brauchen wird. Jo. Und das ist ja auch eine Sache, die du immer so sicher, das muss ich gar nicht sagen, die du im Kopf hast, ne? Ja. Ich wünsche von Herzen alles Gute, euch, eurer neuen Familie, eurer Familie. Ja. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Christiane. Ja, tschüss. Tschüss. 1 Uhr, haben wir eine Pause schon gemacht? Nee, wir haben keine Pause gemacht. 1 Uhr 36 und 30 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Nur 37 und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass wir in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht senden, nicht da sind, weder im Radio noch im Fernsehen. Also wenn ihr mit mir reden wollt, ruft an 0800 5678 111, faxt mir 0800 5678 110. Beide Nummern sind gebührenfrei. Renate, 57 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich höre dich sehr gut. Hallo, Renate. Ja, hi, du kommst hier ganz leise an. Was meinst du, wie doll ich gleich ankommen werde? Nach ein paar Sekunden. Ja, okay. Übrigens, der Dame, der Christiane, möchte ich sagen, sie soll doch mal einfach davon ausgehen, das Leben ist schön. Mhm. Das Leben ist eine tolle Sache. Sie hat ihr Kind, sie hat ihren Mann bei sich und deswegen schon ist es lebenswert. Ich glaube, das sieht sie auch so. ich hoffe es. Ich bin ganz sicher, aber man kann natürlich verstehen, dass man Angst hat, ne? Wenn man ja, das kann ich verstehen, weil ich habe auch sehr viel Negatives gemacht. Und Punkt 2, ich fand es toll mit deiner Erläuterung des Hemdes, das sehe ich sowieso nicht. Ach so. Weil ich nämlich blind bin. Du bist blind? Ja. Das ist natürlich jetzt sehr makaber, das sehe ich sowieso nicht, weil ich blind bin. Ja. Ist das das Thema, weswegen du anrufst? Das Thema ist eigentlich, ich finde das Leben toll. Ich finde es schön, weil ich aus jeder Situation für mich das Beste herausziehe, zum Genießen das Beste herausziehe. Obwohl du ein schweres Handicap hast, du bist blind? Ich bin blind, ich habe eine Scheißkindheit gehabt, ich habe eine ganz miese Jugend gehabt, ich habe eine Horrorehe gehabt und als ich blind wurde... Wie alt warst du da? Ich bin gut, 40. 40, warum bist du blind geworden? Ist eine Chromosomensache, das hat bei uns so mehrere Generationen und übersprungen und ist dann bei mir ausgebrochen. Und bist dann oder heute vollständig erblindet? Ich bin heute vollständig erblindet und habe dann mit 55 Brustkrebs bekommen und bin operiert worden. Dieser Brustkrebs war aber sehr aggressiv, er hat Metastasen gestreut und ja... Ich versuche. Und jetzt? Wie geht's dir? Ja, prima. Prima. Hörst du doch. Ist der, ja, das höre ich wirklich. Ist denn der Krebs im Griff oder? Ich habe meine Nachsorgeuntersuchung. Ich habe also die Höchstdosis 30 Strahlentherapien bekommen. Ich habe 7 Chemotherapien bekommen. Ich bin rumgelaufen wie ein Skinhead, weil ja die Haare dann ausgehen, was ich vorher nicht wusste. Die Aufklärung war nicht so doll gewesen. Und ich habe versucht, damit klarzukommen und ich habe eine sehr liebe Schwester und die hat mir auch Mut gemacht. Und also Renate, ich muss dir mal sagen, der Mensch an sich ist schon ein seltsames Wesen. Das ist wahr. Ne? Da ist jemand jetzt bei mir hier am Telefon namens Renate, 57 Jahre alt, die sagt, die hat eine scheiß Kindheit gehabt, schlechte Ehe gehabt, die ist mit 40 Jahren blind geworden, die hat schweren Krebs gerade hinter sich und Chemotherapien und sagt... Mit voller Freude, das Leben ist wunderbar, man muss es genießen. Das ist richtig, weil... Woher nimmst du denn diese Energie? Manch eine, der so etwas hinter sich hat, wäre vollkommen depressiv oder hätte sich vielleicht sogar schon das Leben genommen? Nee, ich sag einfach mal, es gibt ja da oben, was uns alle lenkt. Was uns lenkt und was uns was in die Wiege packt, womit wir klarkommen müssen. Manche sagen, es ist ein Karma und ich sage, das ist mein Leben. Es war mir... in die Wiege gelegt worden, diesen Weg zu gehen. Du akzeptierst vollkommen dein Schicksal, ne? Ja, ich kriege ja kein neues Leben. Ich habe gelernt, mein Leben zu akzeptieren, sagen wir es einfach mal so. Bei all den Beschwernissen, die du hast durchmachen müssen, was ist denn für dich besonders schön am Leben? Am Leben ist schön, also sowohl der Regen als auch die Sonne. Weil ich sage, wenn die Sonne scheint, ist es Balsam für die Seele. Ich spüre ja die Wärme, ich sehe sie nicht, aber ich spüre es ja. Und der Regen ist schön, weil ich mir sage, dann bleiben mir zum Beispiel die Ameisen in der Erde, die Würmer und die Erde braucht die Nässe und der Dreck geht von den Blättern runter. Und wenn ich im Regen spaziere gehe, dann fühle ich mich also selbst auch irgendwie ja sauber, rein, schön. Gab es denn für dich mal Momente, also beispielsweise als der Brustkrebs diagnostiziert wurde, dass du schon zumindest kurzzeitig gedacht hast, nee, das nicht auch noch jetzt? Das stimmt, das habe ich gedacht. Ich habe ja, ich erwähnte ja vorhin schon, ich habe eine Scheißkindheit hinter mir. Ich bin jahrelang von meinem Stiefgroßvater missbraucht worden. Da ist ein Kind entstanden. Das auch noch? Ja, also ich sag mal, mir ist eigentlich fast alles widerfahren an negativen Dingen. Also wenn es einen lieben Gott gibt, hat der es eine ganze Weile nicht gut mit dir gemeint. Ich weiß nicht, ob der liebe Gott daran beteiligt war. Ich denke einfach mal, die er liebt, die züchtigt er. Wenn er mich auf diese Art gezüchtigt hat, finde ich das zwar unverschämt von ihm, aber das ist, sagen wir es so, ich habe gelernt, meine Blindheit zu akzeptieren. Ich habe gelernt, dass mein Leben vorher in so miesen Bahnen gelaufen ist, weil es kann mir keiner ja ein neues Leben geben. Der kriegt vielleicht nach dem Tod das neue Leben, das weiß ich nicht. Und ich habe den Krebs akzeptiert, dass er da war und habe auch da für mich das Beste draus gemacht, was man machen kann. Ich hatte wohl wackelige Knie, als ich da runter ging und habe gedacht, Mensch, Krebs gleich tot und das kann doch nicht alle gewesen sein. Hast du denn Angst vor dem Tod? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Der Tod muss eigentlich was Schönes, Weiches, Warmes sein, weil ich mir sage, es stirbt ja nur das Fleisch und nicht die Seele. Das ist meine feste Überzeugung und ich denke, ich sage jetzt mal scherzhafterweise, auf Wolke 17, da treffe ich irgendjemand, der mal besonders nett bei zu mir war im Leben. Und ja, weiß ich nicht, also ich habe keine Angst vor mir. Wie sieht denn jetzt... Jetzt bist du 57, ne? Jetzt bin ich 57, leider. Wie sieht denn, wie sieht denn dein Leben jetzt so aus? Was machst du? Ich bin sehr engagiert im Blindenverein. Ich komme aus einer Bürobranche, kenne mich in der Sozialwelt der Paragraphen einigermaßen aus, etwas mehr als Otto-Normalverbraucher und versuche für meine blinden Leutchens, für die später Blindeten, so weit wie möglich Hilfestellung zu geben. Also du hast ja auch eine neue Aufgabe gesucht. Die braucht der Mensch. Du konntest deinen Job dann nicht mehr weiter? Nicht mehr, nein, ich war Finanzbuchhalterin und konnte den Job nicht mehr weitermachen. Ich habe keine Zahlen mehr gesehen. Wie lebst du denn? Lebst du alleine? Hast du einen Partner? Nee, ich lebe Gott sei Dank alleine, denn als ich das mit den Augen bekam, da sagte dann mein Mann, mein Ex-Mann zu mir, ich meine, meine Ehe war eh schon tot, aber dann kam die Krönung, indem er sagte, ja, weißt du, wenn du blind wirst, überzeug mit einem blinden Krüppel. Und das war der Hammer und den Satz kann ich einfach nicht vergessen. Stammen aus dieser Ehe Kinder? Es sind drei Kinder aus dieser Ehe. Hast du denn, hast du einen guten Kontakt zu den Kindern oder auch nicht so? Doch. Also sagen wir es mal so, sie haben alle ihr Leben und ich mag es auch nicht, wenn sie denn würden hier laufend auf der Latte stehen und nee, das ist nicht so meine Welt. Ich versuche meine Selbstständigkeit zu beizubehalten. Du hast gerade gesagt, dass durch den sexuellen Missbrauch auch ein Kind entstanden ist. Ja, das ist das vierte Kind. Also der Missbrauch, dein Vater hat dich sexuell missbraucht? Der Großvater. Der Großvater und dadurch, da ist ein Kind entstanden. Ja. Hast du mit dem Kind auch Kontakt? Mit dem Kind habe ich auch Kontakt und ich mag dieses Kind auch jetzt. Ich hatte Jahrzehnte Probleme, dieses Kind überhaupt zu akzeptieren. Wie alt warst du da, als das passiert? Als das erste Mal passiert war, war ich 10,5 und als der Junge geboren wurde, war ich 14. Und ja, meine Großmutter, bei der ich ja groß geworden bin, die wusste das, hat mir aber keinen Glauben geschenkt. Erst als ich schwanger war. Und so blöd wie es klingt, ich war so naiv, ich wusste noch nicht mal, dass ich schwanger war. Und die seifte mir dann beim Baden den Rücken ab und kam an meine Brust dran und hat gesagt, kick mal Mutti, da kommt ja Wasser raus. Und da ist er vom Sockel gefallen. Und da hat sie mir dann geglaubt. Ist dann dieses Kind auch in eurer, in dieser Familie dann? Nein. Wo ist das hingekommen? Ich bin bei der Großmutter groß geworden und dieses Kind ist dann praktisch bei seiner Urgroßmutter groß geworden. Und dein Großvater ist nie zur Rechenschaft gezogen worden? Nein, weil meine Großmutter dann sagte, diese Schande überlebe ich nicht. Dann trägt mir ein Jassan auf. Heute weiß ich, dass ich das nicht getan hätte, aber ich war damals ganze 14 Jahre und sie war meine einzige Bezugsperson, weil meine richtige Mutter mich ja nicht haben wollte und versucht hat, mit Tabletten mir mit 8 Wochen den Hahn zuzudrehen. Ach Renate, das ist das Grauen, ja, was du erzählst. Es ist ja, kommt ja alles zueinander, es ist ja unglaublich. Ja, und deswegen sage ich, vielleicht denke ich deswegen so positiv über mein Leben, weil ich sage... Weißt du, dass du eine unglaubliche Lebensenergie in dir haben musst, dass du daran nicht dass du daran nicht kaputt gegangen bist, nee, zum Gott Bruch gegangen bist. Ja, nee, Gott sei Dank nicht. Ich denke einfach mal, der da oben hat mir im rechten Moment immer einen Schutzengel geschickt, der mir gesagt hat, das Leben geht weiter und Augen zu und durch heißt ja so schön. Ich meine, das war mit Sicherheit nicht immer leicht. Und es gibt auch heute Tage manchmal, wo ich denke, Mensch, ach, ist ja alles kacke. Aber dann sag mir, nee, ist ja nicht kacke, das Leben ist schön und du wirst 104 Jahre alt und das ist mein Ziel. Du bist jetzt wieder mal so eine Person, ich habe ja öfters hier Leute, die so drauf sind. Du bist eine Person, von der ich mir gerne eine Scheibe abschneide, Renate. Du hast doch ein Lebensmut. Du bringst eine tolle Sendung. Ja, aber so toll bin ich nicht, wie du bist. Weiß Gott nicht, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich finde es einfach ganz, ganz, ganz respektabel, wie du dein Leben meisterst. Dankeschön. Ganz toll, ganz toll. Ich habe wirklich hohen Respekt vor dir. Ich glaube, alle Leute, die jetzt zugeschaut haben und zuhören, alle, jeder. Ja, ich sehe das eigentlich ja nicht so global und so groß. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Auf was freust du dich? Was steht so an in der Zukunft? Was ist so? In der Zukunft? Ich habe, also nach dem Krebs, habe ich ein bisschen Ruhepause eingelegt im Blindenverein. Und weil ja Chemotherapie, Strahlentherapie, da bist du einfach nicht so drauf. Da gibt's ja elendig, gerade bei Chemo, wer schon mal bekommen hat, gerade so eine EC, das ist also kotzwiderisch, eklig. Und ja, jetzt geht's mir gut. Die Nachsorgeuntersuchungen sind, wenn auch der Tumormarker nicht auf Null ist, was immer das bedeutet. Gibt es denn irgendein Vorhaben oder eine Reise, auf die du dich vielleicht besonders freust, was in absehbarer Zeit ansteht oder irgendwas? Ich habe im Moment meine Schwester aus Belgien hier. Und das ist für mich also was sehr Schönes, weil Belgien ist ja nicht gerade um die Ecke und so oft sehen wir uns nicht. Und wir telefonieren sehr viel, aber mit dem Sehen ist das halt nicht so oft. Und einmal im Jahr versuche ich da zu sein. Dann kommen sie mich holen und ja, eine Reise. Ja, ich würde mal gerne eine Safari machen. Eine Safari? Vielleicht klappt das auch noch, Renate. Wie ich dich kenne, wirst du das auch noch irgendwie organisiert kriegen. Ja, ich suche nur den Sponsor dafür. Hör mal, du bist eine Berliner Schnauze, ne? Also eine Weddinger Jöre. Aber ich höre es aber auch. Vom Feinsten. Aber vom Besten, genau. Kann man nicht meckern. So, liebe Renate. Ja. Das hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, mich auch, dass ich vor allen Dingen durchgekommen bin, weil ich gemerkt habe, das ist ja schlimmer als eine Audienz beim Papst. Und ich wünsche dir jetzt noch 40 wunderbare Jahre. 45. Was? 45, 104 will ich werden. 104, okay, entschuldige. Also entschuldige. Gut, 45. 47. 47. 47 Jahre noch. Ja, und dann danke ich ab. Dann habe ich alles erlebt, ja. Dann ist, würde ich sagen, mein Leben in so wundervollen Bahnen gelaufen. Das ist auch zum Beispiel ganz kurz erwähnt noch, wenn ich, weiß ich, mein Körper, der sagt dann, oh Mensch, oh, heute mache ich nicht, heute mache ich einen vollen Otto. Mhm. Und dann so um die Mittagszeit, dann esse ich und man wird ja trägeln, wenn man gegessen hat. So. Und dann mache ich einen Körper im Bett und dann sage ich, Mensch, lieber Gott, habe ich ein schönes Leben. Ich finde es toll. Mein Geld kommt ins Haus, ich brauche die Füße dafür nicht bewegen und ich finde das Leben toll. Na, und dann stehe ich auf nach zwei Stunden und dann wasche ich Wäsche, dann wasche ich ab, dann koche ich vor für den nächsten Tag. Und geht halt eben alles nur ein bisschen langsamer, weil man muss alles ertasten. Also du, ich wollte sagen, versprich mir, dass du so bleibst, wie du bist, aber das musst du mir gar nicht versprechen, das wird so sein. Ich bin ja meinig, mach das. Ich wünsche alles von Herzen alles Gute, Renate. Danke, Domian. Auf Wiedersehen. Schönes Gespräch. Ja, ich gebe es zurück. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ilona, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Jawohl. Hallo, Ilona. Hallo, vor allem meine Vorgängerin. Hut ab. Toll, ne? Mann. Das hat mir echt die Sprache im Moment verschlagen. Und wer weiß, was sie alles nicht erzählt hat, ne? An schlimmen Sachen. Also ehrlich gesagt, ich hätte Lust, da weiter zuzuhören. Ja, ja. Ich hätte sicher mit der Renate noch lange reden können. Ja, mit Sicherheit, ja. Jetzt bist du dran. Ja, ich habe ein kleines Problem und zwar, ich würde mir am liebsten einen Liebhaber zulegen. Würdest du dir? Du würdest dir am liebsten einen Liebhaber zulegen? Ja, weil bei uns seit gut 6 Jahren funktioniert selten was, sag ich mal. Ach, du bist verheiratet? Ja, seit 13 Jahren. 13 Jahre. Kinder? Ja, eine 6-jährige Tochter. Mhm. Und seit wann funktioniert nichts mehr? Sag mir so kurz vor der Entbindung. Kurz vor der Entbindung. So viele Jahre jetzt? Ja, beziehungsweise das letzte Mal, wo ich Sex mit meinem Mann hatte, das war April dieses Jahres. Mhm. Und der war wahrscheinlich auch nicht so der Knaller, oder? Sag mir so, das sind 3-4 Minuten, das war's dann. Mhm. Mhm. Ja, der kommt entweder zu schnell oder der kann dann nicht mehr und so weiter. Also es ist schon erniedrigend. Mhm. Wie auf die eine Seite, auf die andere Seite, ich bin mit Nerven fix und fertig, weil ich kann mich ja nicht ausleben. Mhm. Ich kann mich nicht ausleben, ich kann aus mich nicht raus. Und ich. Bevor das Kind da war, war euer Sexleben super. Super. Also mein Gott, ich hätte mir gar nichts anderes gewünscht. Mhm. Ja, das und schlagartig nach der Entbindung war es anders. Wie oft man das hört? Ja, ich weiß nicht, womit das hängt. Er spricht noch nicht darüber. Jedenfalls sagen wir so, ich bin mittlerweile sehr nervös, weil mir fehlt was. Mir fehlt die Zärtlichkeit, die Zuneigung, die Wärme, die Körperlichkeit. Aber Ilona, ihm wird das ja ganz genauso gehen. Weißt du, wie er mit diesem Manko umgeht? Ja, nachts, wenn ich schlafe, ja, macht er Selbstbefriedigung im Bad. Im Bad? Ja. Hast du ihn beobachtet, erwischt dabei? Ja gut, einmal habe ich gesehen und dann höre ich ja, weil das Badezimmer liegt ja direkt am Schlafzimmer. Das hört man und mein Gott, ich merke ja auch. Machst du denn auch Selbstbefriedigung? Ja, ab und zu muss ich ja. Klar, ja. Klar, das verständlicherweise, ja, na klar. Ja, ab und zu muss ich ja. Das ist zwar auch irgendwie ulkig, aber es ist nicht meine Art und Weise und irgendwelche Vibrator oder sowas wäre auch nicht das Wahre für mich. Wie ist denn ich glaube einfach ein Mann. Wie ist denn jetzt, abgesehen von dieser großen Problematik, funktioniert denn sonst euer Familienleben und Eheleben? Wunderbar. Wunderbar. Der liest mir jeden Wunsch von Augen ab. Er ist vollkommen für mich da. Der ist ja seit einem Jahr fast pensioniert. Wie alt ist er denn? 42. Aha, dann schon pensioniert. Wie kommt das? Ja, er hat Schlafapnoe-Syndrom. Was hat er? Schlafapnoe-Syndrom, das ist so eine Atemaussetzer während des Schlafes. Mhm. Also der kann ersticken, hat so ein Atemgerät auch jetzt im Moment an. Mhm. Weil ansonsten kann der gar nicht mehr richtig atmen. Mhm. Ja. Mhm. Kriegt ja kein Tiefschlaf, heißt das. Also, das ist, die Ehe ist eigentlich in Ordnung. Das heißt, er ist. Robert, der ist ja so fürsorglicher Vater. Liebevoll zu dir und zu dem Kind. Richtig, ja. Der kocht, der putzt, der wäscht, der bügelt, mein Gott. Liebst du ihn denn auch? Würdest du das so sagen? Ja. Ja, und das diese Liebe, sage ich mal, hämmert mich daran, und irgendwie fremd zu gehen. Und du möchtest ihn eigentlich auch nicht verlassen und die Ehe auflösen. Nein, Gottes Willen, das wäre das Letzte. Ilona, hast du denn mit ihm ganz offen über diese Bedürfnisse geredet schon? Richtig offen? Er weicht aus. Er weicht aus. Mhm. Er will das nicht wahrhaben. Ich habe mir gedacht, vielleicht aufgrund seiner Krankheit mit diesem Atemproblem und alles Mögliche, vielleicht ist da die Impotenz doch irgendwie im Gange, sage ich mal. Das kann ja sein. Kann sein, muss aber überhaupt nicht der Fall sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja, nur, dass einmal habe ich eine ganz linke Sache durchgezogen. Ich habe geschlafen. Mhm. Was heißt geschlafen? Ich habe nicht geschlafen. Ich habe nur so getan, als würde ich schlafen. Und habe so getan, als hätte ich so eine Sexträume oder sowas. Mit jemandem hätte ich da einfach nur Sex. Ja, der hat sich da angeschaltet, der war voll da. Mhm. Das war das Ulkische. Und der Sex hat komischerweise fast eine halbe Stunde gedauert. Ach so, er hat dann mitgemacht quasi. Er hat gedacht, ich schlafe, ich träume das. Ach so. Hat gleich reagiert, das war wunderbar, das war... Halbe Stunde am nächsten Morgen war ich total entspannt. Du solltest vielleicht ab und zu mehr Träume vortäuschen. Da kannst du ihn vielleicht heiß machen mit. Offensichtlich hat ihn das ja angemacht, ne? Aber das ist doch keine Lösung für Optimismus. Nein, das ist keine Lösung, das war auch ein Scherz. Also Entschuldigung, das ist ja Verarscherei dann in dem Moment. Natürlich, natürlich. Und da frage ich mich, verarscht er mich, dass er nicht kann oder nicht will oder was weiß ich immer. So. Jetzt, die Fakten sind, da sind es zwei Leute, die sich eigentlich sehr lieben und die gerne ihre Ehe so weiterführen wollen. Ja. Aber du vermisst was und er vermisst letztendlich auch was. Das kann man vermute ich mal. Sonst hätte er dann keine Selbstbefriedigung gemacht. Richtig redet ihr nicht drüber, das heißt, er weicht aus. Ja. Was macht man jetzt? Keine Ahnung. Du kennst ihn sehr gut. Ja. Könntest du ihn bewegen? Ich glaube, in solchen Situationen ist das manchmal hilfreich. Zumindest weiß ich das von vielen Rückmeldungen von Zuschauern und Zuhörern. Wenn du mit ihm vielleicht ein paar Mal zu einer Paarberatung, zu einer Eheberatung... Vergiss es. Macht er nicht. Macht er nicht. Der ist so in sich zurückgekehrt irgendwie. Mhm. Er kommt einfach nicht raus. Ich habe sogar gedacht, um eine Psychologin oder sowas. Ja, dass wir haben auch Bekannte, die Psychologin ist. Macht er nicht. Macht er nicht. Nein. Was wäre denn, wenn du jetzt so die harte Tour fahren würdest und wenn du sagst, pass auf, ich kann nicht mehr, ich werde jetzt fremd gehen. Was dann? Keine Ahnung. Könnte ihn das wachrütteln vielleicht? Kann sein, dass er mir sagt, geh. Würdest du es tun, wenn er sagt, geh? Glaube ich nicht. Das ist das Blöde dabei. Oder wenn die Gelegenheit ist ja da. Oder wenn ihr die Gelegenheit ist da. Ja. Also da wären Männer, mit denen du das machen könntest. Ja. Oder wenn ihr, ich meine, ich spinne jetzt nur mal so, es muss ja noch nicht ernst gemeint sein. Oder wenn ihr zusammen euch mal überlegen würdet, wir machen mal was ganz Verrücktes, wir lassen uns mal auf ein anderes Pärchen ein oder so. Habe ich auch schon angesprochen. Ja, dann kommen bei ihm diese Eifersuchtsträne wieder raus. Was passiert, wenn du dich dann verknallst, wenn dir doch das besser gefällt wie bei mir und so weiter? Ja, aber bei ihm ist ja gar nichts mehr zu gefallen, weil gar nichts mehr da ist. Ja, das ist das Problem. Also ich glaube, du musst ihm einfach klar machen, dass ihr in einer absoluten Sackgasse seid und dass du etwas in Bewegung setzen möchtest, weil sonst die Ehe auch gefährdet ist, ne? Weil du ja unzufrieden bist. Ja, ich bin zwar unzufrieden. Die Ehe zwar funktioniert auf die eine Seite wunderbar, aber das andere gehört ja auch noch. Na, aber höre mal, du bist 34 Jahre alt. Ich habe meine Bedürfnisse. Das kann ja nicht die nächsten 20 Jahre so gehen. Nee. Also das musst du ihm klar machen. Vielleicht auch mit sehr offensiven Vorschlägen. Also sag, dann gehe ich fremd, nur mal zu testen, wie er darauf reagiert. Sag ihm, okay, komm, dann gehen wir in den Swingerclub. Oder wir machen das mit einem anderen Pärchen und versuchen es mal, wie es funktioniert. Ich meine, jetzt ein bisschen härter vorzugehen, damit man ihn wachrüttelt, damit er kapiert, dass du wirklich in einer Notsituation bist. Der kapiert das nicht. Das wird er dann schon kapieren, glaube ich ja. Ich glaube, dass der das noch gar nicht richtig realisiert hat. Und er denkt, das läuft jetzt so seit Jahren und das läuft auch so weiter. Ja gut, er kann das ja nicht nachfühlen, was ich fühle, weil er macht das praktisch jede Nacht im Bad. Ja, dann sag ihm das mal. Und eines Tages habe ich mich vor ihm gestellt, im Bad, habe ich auch so eine Dings gemacht, da hat er gesagt, oh, das hat irgendwas gejuckt. Naja, das darfst du da nicht so durchgehen lassen. Du musst, ich glaube, dass du noch zu gut... Also im normalen Leben, da bin ich stark. Ich bin eine sehr starke Frau, das weiß ich. Merke ich ja. Ja, aber was dieses Problem angeht, mir sind die Hände gebunden. Nein, du bist zu vorsichtig und auch zu... Ich bin sehr vorsichtig, aber ich habe auch Angst, auf die andere Seite ihm zu verlieren. Weil ich habe ein gewisses Niveau erreicht. Wir leben auf einem wirklich guten Niveau, sage ich mal. Aber andererseits, Ilona, werdet ihr euch verlieren, wenn gar nichts passiert? Ich habe einfach mal so ein paar Vorschläge gerade in den Raum gesagt. Mhm. Ich möchte aber gerne, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Das wäre nicht schlecht. Ne? Vielleicht hat der auch noch ein paar Ideen und kann dir das sagen. Du legst auf und Ferdinand heißt mein Psychologe heute Nacht. Der ruft dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Jo, vielen Dank, dass es dich gibt, gell? Sehr nett von dir. Tschüss, Ilona. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Schon wieder eine Stunde rum. In der Technik Janis Krause. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Offene Telefon-Talkshow für jedes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz einfach. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht. Bye, bye. Vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Im Streit um den Ausgang der US-Präsidentenwahl haben Anwälte des republikanischen Kandidaten Bush Klage vor dem obersten Gerichtshof der USA eingereicht. Sie wollen damit die Nachauszählung von Wählerstimmen in Florida stoppen. Bush-Berater Olson sagte in Washington, das Team von Bush strebe ein beschleunigtes Verfahren an mit einem Urteil bis zum 12. Dezember. Das oberste Gericht des Bundesstaates Florida hatte in der vergangenen Nacht entschieden, dass die Ergebnisse der Handauszählung aus 3 Bezirken berücksichtigt werden müssen, wenn die Auszählungen fristgerecht am Sonntag abgeschlossen seien. Die Demokraten erhoffen sich von den Nachzählungen einen Stimmenzuwachs für ihren Kandidaten Gore, der bisher hinter Bush zurückliegt.